Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Mein Leben war nicht geradlinig. Ich hätte gewünscht, es wäre so gewesen. Wie zum Beispiel bei einem großen Physiker, nicht wahr, der eine Vorstellung hat von der Welt und dann eine Formel findet, die uns Aufklärung verschafft über unsere Existenz. Oder ein Bildhauer, der eine Fülle von Werken herstellt, die ihn selbst und die Welt darstellen. Walter Dirks hat mir mal gesagt, Eugen Kogun hat ihm gestanden, es gibt keinen Tag, wo ich nicht in das Konzentrationslager denke. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht davon träume. Das war Handteller groß, das war schon ein großes Manuskript dann bei ihm. Ich wüsste nicht, dass da ein Korrektor noch sehr viel Arbeit mitgehabt hätte, wenn er alles mitgeschrieben hätte. Das war einfach eindrucksvoll. Mit Eugen Kogon verhält es sich merkwürdig. Viele Leute erinnern sich an ihn. Niemand bestreitet seinen Rang unter den Intellektuellen der Bundesrepublik. Auch hat Kogon sich einige Male rückblickend über sein Leben geäußert. Aber es gibt trotz dieser eigentlich günstigen Voraussetzungen kaum Literatur über ihn. Und die Zahl seiner eigenen Werke ist übersichtlich. Eugen Kogon wurde 1903 in München geboren. Der Vater war Diplomat im Dienst des russischen Zaren. Von der Mutter weiß man nur, dass sie eine jüdische Studentin war und aus der Nähe von Odessa am Schwarzen Meer stammte. Wahrscheinlich wusste Kogon selbst nicht sehr viel über seine Herkunft, denn er wuchs in der Obhut einer Pflegefamilie und in Internaten auf. So äußerte er sich öffentlich nur knapp über seine Kindheit. Meine Eltern lebten in dem, was man heute eine Union libre nennt, eine freie Verbindung. Sie haben nicht geheiratet. Ein Benediktinerpater, der im bayerischen Königshof einen erheblichen Einfluss hatte, hat sich meiner, ich weiß nicht warum, angenommen. Es ist für mich gesorgt worden, ich wusste nicht warum. In seiner Jugend hat Kogon, nach eigenem Bekunden, einen Berufswunsch, der aus heutiger Sicht exotisch klingt. Er will Missionar werden. Offensichtlich will das katholische Milieu, in dem er erzogen wird, seine Gaben in den Dienst der Kirche stellen. Lehrer und Erzieher haben die Intelligenz des jungen, elternlosen Kogon erkannt. Und so kam ich also als Schüler zuerst aufs Max-Gymnasium in der Morawiecki-Straße in Schwabing und nach einem Jahr schon zu den Ottilianer-Benediktinern. Und ich bereitete mich also vor, und zwar in Schweigelberg, in einem neu gegründeten Kloster und Internat, bereitete ich mich vor, auf den Beruf Heidenkinder zu bekehren. Die Missionsstation in Afrika bleibt jedoch ein Kindertraum. Statt Theologie studiert Kogon ab 1922 in München die sehr weltlichen Fächer Volkswirtschaft, damals noch Nationalökonomie genannt, und Soziologie. Das Geld für die Studiengebühren verdient er als Banklehrling, um nach der Prüfung einen ganz anderen Weg einzuschlagen. Das war so, dass ich nach dem 6. Semester den Diplom-Volkswirt gemacht habe. Und dann las ich ein Inserat in einer Zeitschrift, dass ein Schriftsteller in Florenz einen Mitarbeiter suche, der ihm helfe, seine Bibliothek einzurichten und seine reiche Dokumentation in Ordnung zu bringen. Und ich habe mich gemeldet und war ein Jahr lang in Florenz, 1924-25. Und bin dann von Florenz aus nach Wien gegangen, um zu promovieren. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dass Ottmar Spann auf den Deckel meiner Dissertation geschrieben hat, es hängen ihm noch die marxistischen Eierschalen an. Florenz 1924-25. Das heißt, Kogon ist Augenzeuge der ersten Monate des faschistischen Italien. Er sieht, wie Mussolini mit dem Umbau des Landes beginnt. Dass der 23-Jährige die Gefahren des Faschismus nicht erkennt, zeigt auch die Erwähnung von Ottmar Spann, dem wohl einflussreichsten Philosophen Österreichs auf kirchlich-konservativer Seite, einem Befürworter eines vordemokratischen, antiliberalen Ständestaats. Professor Karl Prüm, emeritierter Literatur- und Medienwissenschaftler an der Universität Marburg, hält die Lebensstation Wien für verantwortlich dafür, dass Kogon über mehrere Jahre aktiv Partei nimmt für Gegner der liberalen parlamentarischen Demokratie. Er kommt nach Wien, wird dort mit jungen Jahren stellvertretender Redakteur einer damals geachteten Zeitschrift. in diesen brodelnden Kessel von überschäumenden Ideologien, wo wirklich Maßlosigkeit an der Tagesordnung war. Und so dass ich, glaube ich, diese Engführung durch die Erziehung, die Reduktion auf das katholische Milieu jetzt verbunden hat, ne, mit dieser ideologischen Besessenheit. Also ich würde wirklich von Besessenheit sprechen, mit der Kogon damals seine Ziele verfolgt hat. Besessenheit. Das meint die große Energie, mit der Kogon lebenslang arbeitet. Brodelnder Kessel bezieht sich auf die Kämpfe in Österreich zwischen links und rechts, mit Worten wie Waffen. Dieser Dauerkonflikt in der Alpenrepublik verschärft sich mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland 1933. Der christsoziale Bundeskanzler Dollfuß, der wichtige Prinzipien der Republik deshalb teilweise aufhebt, beklagt Anfang 1934 das Chaos. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die sozialen Spannungen und noch mehr die politische Verhetzung haben in unserem Heimatland in den ersten 14 Jahren ein wirkliches vaterländisches Gefühl, wirkliche Heimatliebe kaum aufkommen lassen. Wir waren alle der Meinung, auch ich, dass es sinnvoll sei, die Konservativen in Deutschland zu unterstützen, um zu verhüten, dass die Nationalsozialisten an die Herrschaft kämen. Das war eine Illusion. Das hielt noch bis zum Juni 1934. In diesen dramatischen Monaten der Geschichte Österreichs, sie gipfeln in der Ermordung von Dollfuß durch die Nazis im Sommer 1934, beginnt die Abkehr Kogons von allen totalitären Ideen. Auch zum militanten Katholizismus gewinnt er Abstand. Er verlässt die Publizistik und wird Vermögensverwalter des Fürstenhauses Sachsen-Coburg-Gotha, um die Familie, Frau und drei Kinder zu ernähren. Bis zum Einmarsch deutscher Truppen in Österreich 1938 unterstützt er den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Seiner Kontakte zu Hitlergegnern, nicht seiner Herkunft als Halbjude wegen, wird er 1938 zunächst inhaftiert und kommt 1939 ins Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar. Dort, so berichtet er Jahrzehnte später, habe er Glück gehabt. Es ist mir dann mit Hilfe meiner österreichischen Kameraden gelungen, aus dem Schachtkommando 1, wo ich praktisch zugrunde gegangen wäre, herauszukommen und in die Schneiderei zu kommen. Das ist zu Deutsch, man hatte ein Dach über dem Kopf und Feuer. Das war entscheidend, nicht wahr, um weiterleben zu können. Ich habe dann das Lager dann die ganzen Jahre bis 1945 in den verschiedensten Positionen durchgemacht. In der letzten Zeit, in den letzten 2 Jahren, als Schreiber eines sehr gefürchteten Arztes in Buchenwald. Der war der Chef der Station, in der Menschenversuche mit Medikamenten gemacht wurden. In Buchenwald, so bekennt er später, sei aus ihm ein anderer Mensch geworden. Professor Karl Prüm, der sich eingehend mit Kogons Schriften beschäftigt hat, erklärt das mit den Gesprächen unter den Häftlingen. Jetzt gab es Debatten im Konzentrationslager. Es gab Pläne für Europa und für eine Welt nach Hitler. Und dann sieht er plötzlich, was er versäumt hat an Diskussionen und Auseinandersetzungen, die er vor 1933 nicht geführt hat. Und ich glaube schon, da hat einfach ein fundamentaler Wandel bei ihm stattgefunden. Das sind die Konzentrationslager Deutschlands. Es sind Musterbeispiele, wenige aus einer großen Gruppe. Was die alliierten Truppen auf ihrem Vormarsch vorfanden, wurde auf Befehl General Eisenhowers amtlich untersucht. Der General leitete die Untersuchung persönlich. Eugen Kogon, in der KZ-Bürokratie als Häftling Nummer 9093 geführt, gehört zu denen, die die Amerikaner im Frühjahr 1945 befreien können. Für Kogon ist das wie ein Startsignal. Er gönnt sich keine Erholungspause, sondern beginnt sofort wieder zu arbeiten. Die Amerikaner haben uns auch aus Gesundheitsgründen im Lager behalten. Ich war eigentlich einer der ganz wenigen, die herausgenommen wurden, um einen Bericht über die Verhältnisse im Lager zu schaffen. Das ging auf amerikanische Freunde zurück, die gewusst hatten, dass ich in Buchenwald war und gesagt hatten, wenn ihr nach Buchenwald kommt, dann nehmt den, der kann euch informieren. Das war der Anfang für den Bericht der SS-Staat. Der SS-Staat bleibt Eugen Kogons Hauptwerk. Ein erstaunliches Buch, 400 Druckseiten dick, geschrieben in nur 6 Monaten auf der Grundlage eigener Erlebnisse und der Berichte anderer Überlebender der Konzentrationslager. Es verkauft sich 500.000 Mal seit dem Erstdruck. Die präzisen Analysen haben gewaltigen Einfluss auf die wissenschaftliche Literatur über den Nationalsozialismus. Passagen wie die folgende verdeutlichen, weshalb. Die SS, wie sie Himmler gedacht und geschaffen hat, war doppelgesichtig. Der Ausbildung der neuen Herrenschicht zugewandt und andererseits der Ausschaltung jeder Gegnerschaft. Der Grundsatz eines der schlimmsten römischen Kaiser, mögen sie mich hassen, solange sie mich nur fürchten, war auch Himmlers Grundsatz. Und Liebe, auch sie gut unterbaut mit gewissen Furchtvorstellungen, erwartete er nur von der Schicht der Herrenauslese, seiner SS. Es ist ja weder eine persönliche Erinnerung an die KZ-Erfahrung, noch ist es eine romanhafte Verarbeitung. Er schreibt aus dieser Distanz des Analytikers, des Soziologen, des Politikwissenschaftlers, was er eigentlich erst später wurde. Die immense Produktivität des Publizisten Eugen Kogon zeigt sich kaum, dass das Manuskript von »Der SS-Staat« abgeschlossen ist. Er holt die Familie zu sich, an den neuen Wohnort Königstein im Taunus, und gründet bereits im Frühjahr 1946 mit dem Journalisten Walter Dirks, den er aus einem Briefwechsel in den 30er Jahren kennt, die kulturpolitische Zeitschrift »Frankfurter Hefte«. Bis 1984, also 38 Jahre lang, füllen der als linker Katholik bekannte Dirks und der nunmehr ganz säkular argumentierende Kogon zusammen mit ihren Mitarbeitern das Blatt mit Analysen und Essays zur Situation der Bundesrepublik. Der Medienwissenschaftler Karl Prüm sagt über die Arbeitsteilung der Herausgeber Dirks und Kogon: Kogon war so für das konkret Politische zuständig, Dirks war für die weitreichenden philosophischen, soziologischen, politischen Zusammenhänge zuständig. Kogon verstand sehr viel von Nationalökonomie und diese Aufgabenverteilung hat ausgezeichnet funktioniert. Man könnte sagen, Kogon hat sich diesem Kurs der Frankfurter Hefte, die ja eine Vorprägung haben in der Rhein-Mainischen Volkszeitung und im Frankfurter Linkskatholizismus, hat er sich angeschlossen. Für eine Monatszeitschrift ist der Erfolg der Frankfurter Hefte gewaltig. Die verkaufte Auflage steigt schnell auf bis zu 75.000 Exemplare. Dirks und Kogon befürworten gründliche Reformen in Deutschland, einen demokratischen Sozialismus. Dem konservativ-liberalen Kurs der Bundesregierung werfen die Frankfurter Hefte restaurative Tendenzen vor und werden damit zu einer der wichtigsten intellektuellen Kraftquellen des jungen Weststaates. Normale Menschen wären mit der Aufgabe, unter den schwierigen Umständen der Nachkriegszeit eine anspruchsvolle Zeitschrift stetig beliefern zu müssen, vielleicht ausgelastet gewesen. Nicht so Eugen Kogon. Walter Dirks soll über seinen Freund einmal gesagt haben, dieser sei der meistbeschäftigte Mann auf Erden. Denn quasi nebenher gründen die beiden in Frankfurt auch die CDU mit, wenngleich Kogon dies im Rückblick fast wie eine Episode abtat. Wir haben zwar die CDU in Frankfurt mitbegründet, Walter Dirks und ich, nicht wahr? Aber mein eigentliches Feld war die europäische Bewegung. Die politischen Parteien, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa, sie sind ohne allen Zweifel notwendig. Sie sind in der Demokratie und besonders in der Massendemokratie beinahe das einzige wirksame Instrument zu den Regierungen hin. Durch die Parlamente, sie sind unerlässlich. Aber niemand wird behaupten wollen, dass sie heute wirklich den Willen der Völker und aller Schichten der Bevölkerung echt repräsentieren. Eine Rede Kogons aus dem Jahr 1950 an der Münchner Uni. Zu dieser Zeit ist er Präsident der Europa-Union Deutschland, einer Bewegung, die in den ersten Jahren der Bundesrepublik Zehntausende Anhänger hat. Vielleicht hat der Politologe Alfred Grosser Kogon deshalb einmal zu den drei eigentlichen Schöpfern Europas gezählt. Auch das europäische Engagement ist aus Kogons Sicht eine Lehre, die aus den Erfahrungen im Nationalsozialismus zu ziehen war. Allerdings legt er die politischen Ämter rasch nieder. Er hat sich bei der Kassenführung verkalkuliert und als Folge viele Jahre mit Schulden zu kämpfen. Statt in die aktive Politik zieht es Eugen Kogon 1951 in die akademische Welt. Er wird ordentlicher Professor für Politikwissenschaft an der TU Darmstadt. Ein herausragender Lehrer, erzählt Dieter Emich, der Kogon in den späten 60er Jahren als Student und Mitarbeiter an dessen Institut kennenlernte. Am eindrucksvollsten vielleicht, dass er mir als jemand in Erinnerung geblieben ist, der auf einem briefmarkengroßen Manuskript 1,5 Stunden druckreif Vorlesungen halten konnte. Also nie hat man ihn mit Blättern rascheln hören oder so, das gab es bei ihm gar nicht. Das war Handteller groß, das war schon ein großes Manuskript dann bei ihm. Und ich wüsste nicht, dass da ein Korrektor noch sehr viel Arbeit mitgehabt hätte, wenn er alles mitgeschrieben hätte. Das war einfach eindrucksvoll. In den 60er Jahren gehört Eugen Kogon zu den bekanntesten öffentlichen Figuren des Landes. Für die Familie sei nie viel Zeit geblieben, bedauert der älteste Sohn Michael später. Antrieb seines Vaters sei stets die Suche nach öffentlicher Anerkennung gewesen. So kam neben den Frankfurter Heften, häufigen Teilnahmen an Podiumsdiskussionen, noch ein weiteres Betätigungsfeld hinzu, das des Fernsehmoderators, unter anderem für das damals noch junge ARD-Magazin Panorama. Karl Brüm sieht hinter der quasi Omnipräsenz Kogons auch ein wichtiges politisches Anliegen. Menschen anzusprechen, außerhalb jetzt von wissenschaftlichen Öffentlichkeiten, das war ihm sicherlich wichtiger, als jetzt eine Karriere in der Politikwissenschaft der Bundesrepublik zu machen. Und er hatte eine unglaubliche Bildschirmpräsenz. Panorama war ja damals eine Sensation, das kannte man ja gar nicht. Also eine Kritik, die in so einem Konsensmedium Fernsehen an der Bundesrepublik, wie der von Paczynski sagt, so jetzt möchten wir noch mal ein bisschen die Bundesregierung ärgern. So begann er mal eine Moderation. Das außerwissenschaftliche Interesse und die beständige Mitarbeit an der eigenen Zeitschrift erklären aber nur teilweise, weshalb Kogons Publikationsliste nach dem SS-Staat keine große Monographie mehr aufweist, sondern sich auf Essays und Aufsätze beschränkt. Sein ehemaliger Mitarbeiter Dieter Emich argumentiert, auch am Lehrstuhl Kogons gab es, aus Sicht seines Inhabers, Wichtigeres zu tun, als Bücher zu verfassen. Ich glaube, ihm war wichtiger beispielsweise, Memoranden zu schreiben, um die Ausbildung von Wirtschaftsingenieuren zu installieren. Das waren gewaltige Schritte. Auch, glaube ich, sehr viel in Diskussion und Korrespondenz mit Kollegen um dem ja noch sehr, sehr jungen Fach Politikwissenschaft Statur zu geben, Konturen zu verleihen. Und von seinen Assistenten hat er sich nichts schreiben lassen. Trotzdem, das Wenige hat Bestand. Denn Eugen Kogon schreibt so präzise, so klar und wahr, dass sich ein Wiederlesen auch nach Jahrzehnten noch lohnt. Zu den Schlüsseltexten zum Verständnis seines ungeraden Lebenswegs gehört der Essay »Das Recht auf politischen Irrtum«, den die Frankfurter Hefte im Juli 1947 abdrucken. Ihm ist anzumerken, dass er eine Selbstbefragung, eine kritische Beschäftigung mit dem eigenen Lebenslauf enthält. Verbrechen zu verüben oder an ihnen teilzunehmen, wäre es auch nur durch Duldung, ist Schuld. Und Fahrlässigkeit ist ebenfalls Schuld, wenn auch eine von anderer und von geringerer Art als Verbrechen und Verbrechensteilnahme. Aber politischer Irrtum in allen Schattierungen samt dem echten Fehlentschluss gehört weder vor Gerichte noch vor Spruchkammern. Irren ist menschlich. So sehr gehört es zu unserem Wesen, dass wir den Fehler, in dem wir ihn begehen, nicht einmal merken. Erst die Folgen machen es uns und der Umwelt früher oder später offenbar. Uns zu irren, darauf steht uns geradezu ein Recht zu. Wenn wir nicht Sklaven, Marionetten oder Götter sein wollen. Das Recht auf den politischen Irrtum, das ist, glaube ich, eine implizite Auseinandersetzung mit seiner eigenen Vergangenheit. Also er beansprucht für sich das Recht, sich politisch irren zu können und dass man nur dieses Recht dann in Anspruch nehmen kann, wenn man sich nicht moralisch schuldig gemacht hat. Das heißt, wenn man sich nicht in Verbrechen beteiligt hat, sich nicht persönlich bereichert hat. Das ist bei ihm auszuschließen. Und das war, denke ich, pro domo gesprochen. Seine Studenten und die meisten seiner Zeitgenossen bekommen von den Zweifeln und quälerischen Selbstbefragungen Kogons wenig mit. Für seinen ehemaligen Mitarbeiter Dieter Emich ist er als akademischer Lehrer eine Figur, die Respekt und Bewunderung erheischte. Für mich mindestens hat er es geschafft, dass ich 90 Minuten gespannt zuhören konnte in der Vorlesung. Das ist für mich eine herausragende Eigenschaft, wenn das jemand kann. Kogon selbst jedoch bleibt kritisch dem gegenüber, was er erreicht hat. In einem biografischen Interview Mitte der 80er Jahre, die Frankfurter Hefte haben Dirks und er zu diesem Zeitpunkt bereits verkaufen müssen, zieht er eine sehr nüchterne, fast melancholische Bilanz angesichts gewaltiger neuer Herausforderungen in der Welt. Die Industriezivilisation muss doch verändert werden. Das erfordert ja ungeheure Kräfte über Generationen hin. Aber da muss man beginnen. Nicht, weil ich weiß nicht, wo das geschieht. Ich leugne gar nicht, dass es gewisse Fortschritte im Denken gibt, wie zum Beispiel in den Umweltfragen, nicht, weil noch ein paar anderen Fragen. Aber im Ganzen habe ich jetzt in der letzten Phase meines Lebens den Eindruck, dass wir verloren haben. Das hängt aber damit auch zusammen, dass die Frankfurter Hefte nicht mehr bestehen. Diese ganz schwarze Verzweiflung, die kommt am Ende seines Lebens heraus, wo natürlich so ein bisschen dann auch die Kraft, diese unglaubliche Selbstdisziplin, die er hatte nach dieser KZ-Erfahrung, die hat ihn ja nicht gebrochen, aber es hat ihm eine unglaubliche Kraft gekostet, dennoch diese Rolle dann zu spielen. Und man muss ihn als einer der wichtigsten Intellektuellen der Bundesrepublik der 50er und 60er Jahre bezeichnen, ganz ohne Frage. Eugen Kogon wird 84 Jahre alt. Er stirbt an Heiligabend 1987 in Königstein im Taunus. Die Stadt verleiht seit dem Jahr 2002 zum Andenken an ihn einen Eugen-Kogon-Preis für gelebte Demokratie.